Freilich schaut man in einer Nacht wie dieser nur auf eine Welt der Finsternis, in der die Wasser kochen und schäumen, die Wogen mit der Wucht und dem Gepolter einer Explosion aneinander rennen und Türme von Gischt schnell wie Gedanken auf- und niedertauchen. Niemals zuvor hatte ich die tollen Männer in solcher Raserei gesehen. Die Wucht, Höhe und Geschwindigkeit ihrer Sprünge lassen sich nicht schildern. Hoch über unsere Köpfe stiegen ihre weißen Säulen in die Dunkelheit empor, um im nächsten Augenblick gespenstergleich wieder zu verschwinden. Mitunter sah man drei solcher Säulen zugleich in die Höhe streben und versinken, dann wieder packte sie ein Windstoß und der Gischt schlug schwer wie eine Woge über uns zusammen. Dennoch wirkte das Schauspiel eher aufreizend in seiner Ausgelassenheit als gewaltig und eindrucksvoll. Jedes Denken wurde durch den ohrenzerreißenden Lärm unterbunden. Eine fröhliche Leere bemächtigte sich des menschlichen Gehirns, ein Zustand, der an Irrsinn grenzte. Ich selbst ertappte mich dabei, wie ich dem Tanz der tollen Männer gleich einer Melodie auf einem Kirmesinstrument folgte. Meinen Onkel wurde ich zuerst in jenem flüchtigen Dämmerlicht gewahr, das zeitweilig die pechschwarze Finsternis der Nacht unterbrach, als wir uns noch einige Meter von ihm entfernt befanden. Er stand, den Kopf nach hinten gebogen, die Flasche an den Lippen, aufrecht hinter der Brüstung. Als er die Flasche wegstellte, erkannte er uns und begrüßte uns mit spöttischem Handschwenken. »Hat er getrunken?« schrie ich Rory zu. »Wenn's bläst, ist er immer betrunken«, erwiderte Rory gleichfalls mit erhobener Stimme. Trotzdem hatte ich Mühe, ihn zu verstehen. »War er denn auch im Februar so?« fragte ich. Und Rorys Ja war mir eine Quelle der Freude. Der Mord war also nicht kaltblütiger Überlegung entsprungen. Er war eine Tat des Wahnsinns, ebenso wenig zu verurteilen wie zu verzeihen. Mein Onkel war, wenn man will, ein gefährlicher Irrer, nicht grausam und schlecht, wie ich gefürchtet hatte. Aber welch eine Szene für eine Zecherei. Welch schreckliches, unglaubliches Laster hatte dieser arme Mensch sich ausersehen. Von jeher hatte ich die Trunkenheit für einen wilden, fast furchtbaren Genuss gehalten, mehr teuflisch als menschlich. Und nun gar Trunkenheit hier draußen, in dieser brüllenden Finsternis, auf einer Felsklippe, über dieser Höhle von Gewässern, mit einem Kopf, in dem es wirbelte wie in der Roost, mit schwankendem Fuß am Rande des Verderbens, das Ohr gierig nach den Zeichen des Schiffsuntergangs gespannt. Wahrlich, diese Art von Trunkenheit war, wenn überhaupt in irgendeinem Menschen glaublich,